Aus Anlass des 25. Jahrestages der Ernennung von Genossen Kim Jong-il zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee und des 5. Jahrestages der Ernennung des Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee erschien auf der russischen Internet-Homepage irkutsku-blogspot.ru das unvergängliche Klassikwerk von Genossen Kim Jong-un. Verhelfen wir der großen Idee Kim Jong-ils über die Songun-Revolution und seinen diesbezüglichen großen Verdiensten zur ewigen Ausstrahlung in vollem Wortlaut.